Erster Nadab und Abihu waren Aarons Söhne. Sie nahmen ihre Schalen. Sie machten Feuer und Rauch. Sie brachten ein falsches Opfer vor Gott. Gott hatte es nicht gesagt. Zweiter Feuer kam von Gott. Das Feuer tötete sie. Sie starben vor Gott. Dritter Mose sagte zu Aaron, Gott hat gesagt, ich zeige meine Macht. Ich zeige sie denen, die mir dienen. Alle Menschen sollen mich ehren. Aaron sagte nichts. Vierter Mose rief Misael und Elzaphan. Sie waren Söhne von Aarons Onkel. Mose sagte, kommt her. Tragt eure Brüder weg. Tragt sie weg vom Heiligtum. Bringt sie aus dem Lager. Fünfter, sie kamen und trugen sie. Sie trugen sie in ihren Kleidern. Sie brachten sie aus dem Lager. Sie taten, was Mose gesagt hatte. Sechster, Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen, tragt eure Haare nicht offen. Zerreißt eure Kleider nicht. Sonst sterbt ihr. Gott wird sonst sehr böse sein. Die anderen Israeliten sollen weinen. Sie sollen um das Feuer weinen, das Gott gemacht hat. Siebter, geht nicht aus dem Zelt Gottes. Sonst sterbt ihr. Gottes Öl ist auf euch. Sie taten, was Mose sagte. Achter, Gott sprach zu Aaron. Neunter, du und deine Söhne, trinkt keinen Wein. Trinkt keine starken Getränke. Trinkt nicht, wenn ihr ins Zelt Gottes geht. Sonst sterbt ihr. Das ist ein Gesetz für immer. Zehnter, ihr sollt wissen, was heilig ist. Ihr sollt wissen, was nicht heilig ist. Ihr sollt wissen, was rein ist. Ihr sollt wissen, was unrein ist. Elfter, ihr sollt den Israeliten alle Gesetze lehren. Gott hat sie durch Mose gesagt. Zwölfter, Mose sagte zu Aaron und seinen Söhnen. Er sagte zu Eleasar und Itamar. Nehmt die Opfergabe. Es ist übrig von den Feueropfern für Gott. Esst es ohne Sauerteig neben dem Altar. Es ist sehr heilig. Dreizehnter, esst es an einem heiligen Ort. Es ist euer Anteil von den Feueropfern. Gott hat es mir gesagt. Vierzehnter, die Brust und die Keule. Du sollst sie essen mit deinen Söhnen und Töchtern. Esst sie an einem reinen Ort. Es ist euer Anteil von den Friedensopfern. Die Israeliten geben sie. Fünfzehnter, Mann soll die Keule und die Brust bringen. Man soll sie mit den Fettstücken bringen. Diese sind für die Feueropfer. Man soll sie vor Gott hin und her bewegen. Sie sind ein Anteil für dich und deine Kinder. Das ist für immer. Gott hat es gesagt. 16. Mose fragte nach dem Bock für das Sündopfer. Der Bock war verbrannt. Mose wurde sehr böse. Er war böse auf Eleasar und Itamar. Sie waren Aarons Söhne. Mose fragte sie, 17. Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen? Ihr solltet es an einem heiligen Ort essen. Es ist sehr heilig. Gott hat es euch gegeben. Es ist dafür da, dass die Sünde der Menschen vergeben wird. 18. Das Blut wurde nicht ins Heiligtum gebracht. Darum solltet ihr es essen. Ihr solltet es im heiligen Bereich essen. Ich hatte es euch gesagt. 19. Aaron antwortete Mose, heute haben sie ihr Sündopfer gebracht. Sie haben ihr Brandopfer vor Gott gebracht. Mir ist heute Schlimmes passiert. Wenn ich jetzt das Fleisch essen würde, würde das Gott gefallen? 20. Mose hörte das. Er verstand es.